singen von uns. Vom schönen Tag heute. Vom Jahr 2000 und seinen Sternen. Von den deutlichen Fernen. Wo sich die Welt spiegelt, fragen wir. Die Sterne sind zum Anrühren nah. Wir recken uns, greifen, pflücken sie sauber ab, den Schuh in die Erde gestemmt, formen sie zu Flöten und Elektronenhirnen, spielen darauf und pfeifen den Beat vom elektrischen Wind, der den Himmel kämmt. Pfeifen den Beat vom elektrischen Wind, der den Himmel kämmt. Gestemmt, Öten und Elektronenhirnen, Beat vom elektrischen Wind, der den Himmel kämmt. Entstanden ist es, glaube ich, 1983, basierend auf einer selbstgeschriebenen Geschichte über einen Bergmann, der einen tragischen Unfall hatte. Und während dieses Vorfalls, wo er verletzt im Dunkeln am Boden im Stollen ist, vernahm er von nahezu allen Richtungen ein erst leises, dann immer mehr und mehr lauteres Pfft, Pfft, Pfft. Hat das ausgedrückt, wie du dich damals gefühlt hast? Also du warst der Sänger von Wutanfall und warst auch ziemlich in die Schusslinien geraten. Dann, also hast du dich wie dieser Bergmann gefühlt oder ist das zu viel psychologische Interpretation? Zu viel vielleicht jetzt nicht, aber auch nicht ganz so. Prinzipiell hat sich das erstmal so ergeben, dass ich mit Stracke eigentlich nach Prag wollten, mit einem anderen Freund zusammen und die uns die Transportpolizei oder die Grenzpolizei, keine Ahnung, aus dem Zug rausgeschmissen haben, auf die Wache gebracht haben. Hauptsächlich wegen dem Subhumans-T-Shirt, was ich anhatte. Also uns wurde sozusagen die Einreise verweigert und wir haben uns dann mit den uns angesparten Geld eine schöne Zeit in Dresden gemacht und in diesen, sagen wir mal, bewusstseinserweiterten Zuständen kam es dann zu dieser Geschichte. Ja, ihr hattet wahrscheinlich keine Instrumente da dabei. In Dresden hattet ihr wahrscheinlich Freunde, die Instrumente hatten. Habt ihr da dann schon auch musiziert in Dresden, also in die Richtung, in die Pft dann später gehen sollten? Nee, das noch nicht. Also es war an der Stelle erstmal sozusagen die Story, die Geschichte geboren. Dass es dann zur Musik kam oder zum Noise, Industrial, war Anfang 84. Ja, also sozusagen, nachdem ich bei Wutanfall ausgestiegen war, aus den bekannten verschiedenen Gründen, war eben ein Grund, mich sozusagen musikalisch zu verändern und neue Grenzen auszuloten. Und Genau, das habe ich dann letztendlich in mehreren Phasen mit diesem Projekt umgesetzt. Was waren für dich so Inspirationen, dann in die Richtung zu gehen? Hattest du da Kassetten, die dir irgendwie zugekommen sind, die dich in diese Richtung inspiriert haben? Ja, auf alle Fälle. Also um 83, 82 kam über verschiedene Wege, ich weiß nicht mehr genau woher, ein Album von SPK, Information Overload Units. Und das war eigentlich das Teil, wo ich jetzt, soweit ich mich erinnern kann, diese Platte hat mich halt geprägt und genau sowas oder Ähnliches wollte ich dann einfach machen. Eine Art Musik, die dann vielleicht zeitgleich oder auch ein bisschen später Laibach auch gemacht haben, die auch ganz gut passt, bei im Falle von SBK zu dieser Knochenmühle des Kapitalismus, aber auch zum Arbeitsfetisch und ja zu den Mühlen des Sozialismus. War das für dich sowas Passendes zu dem Gefühl in der Gesellschaft? Ja, sicher. Ja, aber als wichtigsten Punkt oder als Fokus für mich war es natürlich nach wie vor meine Wut, meine Depressions und den ganzen Zorn, den ich hatte, einfach über dieses Ventil Industrial Noise Musik zu machen, da umgesetzt habe. Und das hat mir sozusagen die Kraft gegeben, mit diesen ganzen widerlichen Umständen, die es ja dann eben doch gab, irgendwie standzuhalten. Wie habt ihr dann versucht, das in die Praxis umzusetzen? Hast du dann dir befreundete Leute gesucht, mit denen ihr dann erstmal geprobt habt? Hast du das erstmal alleine durchgezogen? Oder wie ist das dann zu so einem auftrittsreifen Projekt vielleicht auch geworden? Am Anfang war es schon so, dass ich das erstmal nur für mich so gemacht hatte. Was ja auch eine Sache war, von der ich weg wollte, war, ich wollte nicht mehr proben, ich wollte keine Texte. Ich wollte einfach letztendlich nur Krach und das jedes Mal anders sozusagen improvisiert. Und wie das halt Leipzig war und ist wahrscheinlich, jeder kannte jeden irgendwo. Und so hat sich dann die erste feste Konstellation mit Zappa und Hans Schulze ergeben. Ja. Und es gab keine Regeln, es gab irgendwie keine Rules, keine Bestimmung, was wer machen musste. Ich war ganz klar bei meinem Metall und so weiter. Zappa blieb am Bass. Und als, ja, ich sag mal, völlig außergewöhnliche Komponente war halt dann Hans Schulze aus der LVZ vorzulesen und letztendlich, wie in Coswig geschehen, zur Hälfte auch aufzuessen. Du sprichst jetzt Coswig an, da war die Intermediate so ein Kunstding. Wie hast du das in Erinnerung und ja, wie seid ihr da reingekommen? Ja, reingekommen letztendlich, denke ich mal, über Schulze mit dem Kontakt zu Christoph Tannert, der ja sozusagen so eine wichtige Rolle in dieser Szene gespielt hat. Und Bedingung war letztendlich, um da teilnehmen zu können, dass jede Band oder Projektformation ein selbstbemaltes Faltroller zu dieser Sache mit beisteuern kann. Das haben wir auch getan und waren da sozusagen mit auf der Liste für den ersten Tag und es war einfach nur genial, infernalisch und für viele sicher ganz schockierend und so, aber es war auch für mich letztendlich so ein Milestone, weil wir natürlich das erste Mal vor so vielen Leuten unsere Wut dargeboten haben. So gesehen auch eine Fortsetzung von Wutanfall. Yeah. Weile begrüßt die Opfer, weitere Mitglieder im Präsidium Oberkommandierende am nächsten Rhein. Komme! Vertreter! Einkräfte! Einkräfte! Hast damals meines Wissens auch im Leipziger Osten gewohnt, in der Bernhardstraße ja. In Reutnitz. Gab es außer den bekannten Auftritten von Pft, die ja nicht so zahlreich waren, noch mehr Zusammenkünfte, eher so privater Natur, wo ihr vielleicht im Keller ja. Oder auf dem Dachboden zusammen rum experimentiert habt? Ja, also einmal weiß ich noch direkt auf einem Schrottplatz, dann natürlich nur diese Metall-Percussions und dergleichen, ja, und ohne Mikros und dergleichen, aber Gesang oder Schreien dann eben ohne Mikro, bis dann die Freunde von der Volkspolizei kamen, was so das Übliche war. Ansonsten hatten wir auch einfach, ich sag's mal so, wieder auch Improvisationen, zum Beispiel bei Neurot damals im Proberaum hatten wir was gemacht. Da war dann noch eine Frau mit an der Geige und so, das war auch recht lustig. Und eben auch bei Fahrten nach Dresden haben wir zum Beispiel damals im Proberaum von Paranoia einfach so eine Session gestartet. Du erwähnst jetzt einen Schrottplatz, da frage ich mich halt, wie das für dich eigentlich war. Hast du dann viel auch gesucht, so was du malträtieren kannst an möglichen Krachobjekten? Ja. Also ich hatte ja nichts irgendwo stehen. Wir hatten ja auch keinen Proberaum und nichts. Ne? Also es war letztendlich immer so, dass wir die Metallteile kurz vor dem Auftritt einfach irgendwo zusammengesucht haben. Ja, wir hatten auch bei dieser Vernissage von Kuno war es dann auch so, das ist das Bild, wo diese Stoßstange so schräg in dem Raum hängt. Die hatte ich dann vorher von einem Auto abgerissen und dann sind wir da auch noch auf so einen Schrottplatz gefahren. Die gab es ja damals zuhauf in Leipzig, überall lag irgendwelches vergammeltes Zeug rum und dabei eben auch so Eisen und Schrottteile. Und von daher war es immer nicht das große Problem, schnell irgendwas zu besorgen. Ja. Und hat sich das bis heute so durchgezogen? Gehst du immer noch auf Schrottplätze? Also ich glaube, bei dem Konzert im UT, da hast du auch noch was zusammengesucht, oder? Nee, ja, ein paar Sachen hatte ich noch so organisiert, aber generell ist es ja so, dass das heutzutage tierisch teuer ist. Ja? Also wenn du da irgendwas willst, die wollen da richtig Geld für haben. Also es ist so, dass ich mir halt ein Gestell habe bauen lassen, wo ich die zwei Ölfässer aufhängen kann und die praktisch auch im Neigungswinkel anpassen kann. Also so, dass ich Equipment da habe und habe ja hier in Berlin dann auch einen Proberaum, wo das ganze Zeug steht. Also das ist von der Stelle her schon besser. Ja, so wie früher könnte man es nicht mehr machen, das wäre nicht möglich. Oh, bei der Gruppe Pft hat ja auch Hans-Joachim Schulze mitgemacht, auch bekannt als Container Schulze. Der hatte an der HGB studiert, hatte da auch ein bisschen Probleme gehabt dann. Habt ihr über die Vorstellungen gesprochen, die er so von Kunst hatte, oder hat dich das damals nicht so interessiert? Hat dich das irgendwie beeinflusst? Naja, ich sag mal, wir haben uns sicher über das eine oder andere unterhalten, aber nicht über Kunst generell. Das hat mich an der Stelle nicht interessiert. Auch diese Projekte, die er vorher hatte mit dieser 37-2-Gruppe, habe ich gleich gesagt, Hans, hör auf mit der Scheiße, das interessiert mich nicht. Wir machen hier eine andere Geschichte und fertig ist. Also wichtig war, dass ich ihm auch gleich bei dem ersten Zusammentreffen sagte, wir machen alles, aber keine Kunst. Und das fand er dann an der Stelle auch schon wieder sympathisch. Und wo es dann darum ging, was er denn für einen Part dabei einnimmt und so, war es dann erstmal so, dass das Schulze eines der festen Mitglieder war von uns dreien, aber keiner jetzt irgendwie eine Cheffunktion oder sonst was hatte, was bei ihm bei der 37-2 schon der Fall war. Ne? Also wir waren komplett gleichberechtigt und es war einfach so ein ja vollkommen nihilistisches Ding und ich sagte, es ist toll irgendwie, wenn der einfach aus der Zeitung was vorliest. Aber hast du dir sowas angeguckt, für so Sachen, die die Gruppe 37-2 dann vielleicht in der NATO veranstaltet haben oder so, oder war dir das zu sehr Kunst? Habe ich nicht und ich glaube, die gab es da auch schon gar nicht mehr. Also wüsste ich jetzt nicht, dass die noch irgendwie aufgetreten sind. Also ich habe da jedenfalls nichts gesehen. Wahrscheinlich war es so, dass es die auch nicht mehr gab, aber es ist genauso wahrscheinlich, dass ich auch nicht hingegangen wäre. Ja, Hans-Joachim Schulze hat die DDR dann, glaube ich, ja auch verlassen, genauso wie Zappa, ich glaube, ja, im Jahr 86. Ja. Das wäre dann wahrscheinlich auch so ein kleiner Einschnitt. Ja, sicher. Aber da wir ja von vornherein jetzt nicht die festen Strukturen hatten, hatte ich erstmal alleine gemacht, so für mich und dann eben, was ich anbot. Also einfach im Bekanntenkreis. Hat dann auch mit den Henrik Eiler von Neuroth ein paar Sachen mal gemacht mit meinem Performance-Zeug, mit dem Metall und er am normalen Schlagzeug. Und da dann auch Roger Talks am Gesang oder am Sprechgesang mit einem Buch von den Pionieren oder irgendwas. Und ja, das war okay, das hat genauso Spaß gemacht, war aber in der Konsequenz und auch von der Größe her natürlich nicht so wie die Sachen Schulz und Zappa, also wie im Beispiel Kostlich zum Beispiel. Das war natürlich so ein Mega-Ding, wo du wirklich auch hunderte von Leuten dann vor dir hattest. Ne? Holger Lukas hat dann noch eine Weile mitgemacht. Was waren das so für Tape-Sachen, die der Holger Lukas da alias Luxus beigesteuert hat? Ja, das hat er einfach auf irgendwelchen obskuren Platten zusammengeschnitten und da so die Background-Noises für uns gemacht. Was das genauer, weiß ich nicht. Ja. Da müsste ich ihn mal fragen. Aber das war halt immer so der Part, wo ich sagte, das wäre geil, wenn wir sowas noch irgendwie in der Richtung hätten und vor allem mit diesem bekannten Intro und dem bekannten Outro von unseren Sessions drückte das dem auch so einen Stempel auf. Ja? Also am Ende immer sozusagen diesen Part. Das also war das Programm, der aufmerksame Zuhörer ist orientiert und wir können von vorn beginnen. Das war dann eben auch speziell im Tastclub immer wieder lustig, weil die endlich froh waren irgendwie, dass wir aufhörten, Angst hatten, wir fangen nochmal an. Ja, der Anfang hat auch so ein bisschen so ein Science-Fiction-Ding mit drin. Ja, magst du Science-Fiction eigentlich selber? Oder ich hatte das auch so ein bisschen, man könnte das auch in diese Geschichte, die dem Pft-Mythos zugrunde liegt, hineininterpretieren, so eine Art Science-Fiction-Geschichte. Ja, es ist, ich fand es einfach nur komplett schräg. Ja, also was für ein Text da irgendwie abgeht. So, ne? Ich weiß nach wie vor nicht, woher das ist und von welcher Platte oder woher das genau stammt, aber es war einfach so skurril und deshalb haben wir uns dafür entschieden. Ja. Yeah. davon! Jetzt loslassen! Ich dir. Lass es los! Sprich, Helmut! Los! Und habt ihr dann auch irgendwie bald dran gedacht, Tonträger damit vollzumachen? Oder war das für euch so ein Live-Ding? Also so ein neues funktioniert ja oft als Live-Ding irgendwie und man denkt gar nicht so an die Tonträger, sondern höchstens so ein Dokument dessen. Ja, nee, das hatten wir wirklich nicht auf dem Schirm. Das war uns letztendlich auch nie wichtig. Einmal schon deshalb, weil wir keinen Proberaum hatten. Zweitens, wir keine festen Titel haben. Und es waren letztendlich... ja, wenn man so sagen will, jedes Mal eine neue Aktionskunst. Ja. Aber das halt immer live und improvisiert und alles andere, was in um Verteilung, Vermarktung oder sonst was ging, das hat uns nicht interessiert. Von Mark Perry, einem Londoner Frühpunker, der dann auch bei nach Alternative TV dann mit Throbbing Gristle zusammen Musik gemacht hat, ist bekannt, dass die Punks dann ein bisschen böse reagiert haben, nachdem er da sie so mit seinem Krach vor den Kopf gestoßen hat. Wie war das bei dir? Meinst du jetzt, was die Publikumsreaktion? Die waren sehr unterschiedlich. Auch in Coswig war es so, weil viele einfach, also es war auch eine ganze Menge an Punks da und die dachten letztendlich, ja okay, da ist Chaos und das ist halt eine neue Band und so weiter. Aber es war eben für viele dann auch was sie überhaupt nicht erwartet haben. Ja, also die Reaktionen im Publikum waren von einer Seite her Faszination, von der anderen Seite her völlige Frustration, also bis es flogen Flaschen und Becher und sowas und Aufhörenrufe und dergleichen. Also es war richtig, es waren Emotionen drin, es war eine richtig heiße Geschichte und wir haben uns aber letztendlich von dem überhaupt nicht überhaupt nicht beeinflussen lassen. Letztendlich war es so, dass wir zu viert angefangen haben mit Luxus an den Background Noises und am Ende der Show waren wir vielleicht irgendwie zu siebt oder zu acht auf der Bühne. Alles mit Leuten, die ich nicht kannte, aber die mir dann danach oder später gesagt haben, ich konnte einfach nicht anders, als damit auf die Bühne zu gehen und mit rein zu hämmern. Habt ihr dann später auch überlegt, doch mal so was Textförmiges hineinzubringen? Ich glaube, mit dem Sänger von Kulturwelle, mit Rocker Trox, der hat zumindest mal irgendwann aus der Zeitung vorgelesen oder sowas ähnliches, habe ich gehört. Zeitung war es nicht, das war glaube ich so ein FDJ-Singebuch oder irgend so ein Zeug. Also direkt Texte zu machen oder die ein oder andere Message damit rüberzubringen. Nee, haben wir nicht. Ja, also das, diese Sache damals mit Roger war einfach, was sich letztendlich auch wieder so ergeben hat. Wir wollten spielen und wir hatten den festen Kern von drei Leuten und haben dann halt immer mit Gastmusikern gearbeitet. Auch deswegen, weil die vielleicht wieder andere Kontakte hatten und eine Auftrittsmöglichkeit für uns irgendwie organisieren konnten. Und ja, ich war da für alles frei. Wir hatten auch eine Geige mal dabei und wie gesagt, der Roger dann, es war jedes Mal sozusagen anders. Thank you. euch ein. Damals ja mehrere Auftritte im TAS-Club im Studentenwohnheim Jenny Marx in der Nähe vom Hauptbahnhof, genau gesagt in der Goethestraße. Heute ist da was anderes drin. Irgendwann war auch mal das BAföG-Amt da drin, glaube ich. Wieso war der Club so aufgeschlossen gegenüber dieser experimentellen Musik? Also Wutanfall hatten damals da auch gespielt im TAS-Club und ihr als Pfft dann auch. Hattet ihr da einen persönlichen Kontakt oder wie kam das zustande? Ja, wir hatten einen persönlichen Kontakt. Also der Club an sich war solchen Sachen eigentlich nicht aufgeschlossen, sondern das ging alles ein bisschen hintenrum über Luxus, also Holger Lukas, der da mit der IG Rock irgendwie zusammenhing und dort drinnen immer mal als DJ auflegte. Ne? Und der hat dann die Sachen organisiert und das ging aber sogar so weit, dass die im TAS-Club nicht wussten, wer da spielt und was das. Ja, also es wurde bis zur letzten Minute geheim gehalten und dann wurde einfach gemacht letztendlich. Und das Tolle am TAS-Club war ja damals, das war ja von diesem Studentenwohnheim Jenny Marx, das war immer alles voller Armisten, die irgendwelche Frauen abschleppen wollten und eben tanzen und so weiter. Auf jeden Fall war es da immer extrem angesagt, also es standen immer Schlangen draußen und das Schräge an dem Laden war, die haben die Tür immer abgeschlossen, was heutzutage völlig undenkbar wäre. Ja, damit die Leute irgendwie nicht reinströmen, wie sie wollen. Und das hatte dann zum Ergebnis, dass wir einfach den Moment genutzt haben und losgelegt haben und selbst das Publikum, was die Sachen da in keinster Weise erwartet hat oder so, die waren mehr oder weniger da drin gefangen und mussten sich dem Lärm von uns sozusagen anhören, ob sie wollten oder nicht. Ihr habt da 1985, glaube ich, und 1987 Konzerte gegeben. Kannst du dich noch an die Atmosphäre im Einzelnen erinnern oder ist das gelöscht? Nee, das habe ich streckenweise noch wirklich gut vor Augen. Also es war wie so oft, also bei auf jeden Fall so eine Mischung aus Leuten, die da sehr interessiert dran waren, die es toll fanden und dann aber immer auch ein recht großer Anteil, die permanent Buhrufe gestartet haben, dann aufhören und so weiter. Also die fühlten sich täglich angegriffen und das ging bis so weit, dass irgendwelche Leute anfingen zu versuchen, mir irgendwelche Schlaginstrumente irgendwie wegzunehmen, damit ich damit aufhöre mit dem, was ich da gemacht habe. Hat letztendlich nie geklappt. Also ich konnte die anhand meiner Ketten und was ich da hatte immer wieder gut zurückweisen, sodass das eben nicht passiert ist und die mussten letztendlich durch bis zum bitteren Ende. Wenn Holger Lukas das organisiert hatte, hat das wahrscheinlich auch ein bisschen schon an so ein Publikum adressiert, dann in der Bewerbung oder so, dass dann halt auch Leute gekommen sind, die sich tatsächlich für sowas interessiert haben, denke ich. Ja, das genau. Also das war ja da letztendlich da im Osten immer der Standard. Ja, also diese Gerüchte, die dann umgingen oder diese Mundpropaganda, das war erstaunlich, wie gut das funktioniert hat. Und dementsprechend waren aber dann auch immer wirklich Leute da, die es wirklich interessiert hat und denen es auch gefallen hat. Ne? Mit Verletzungen oder Unfällen bei der Gruppe? Also hattest du öfters vielleicht auch mal blutige Hände vom Handhaben der Bleche und Metalle? Ja, das hat es immer gegeben. Ja, also ich hatte, glaube ich, zwei Knochenbrüche, dann Prellungen und dergleichen. Also das war mehr oder weniger an der Tagesordnung. Ja, weil es irgendwann oder nicht irgendwann recht schnell in das Unkontrollierte übergehen. Ist heute nicht mehr so der Fall. Ich versuche mich da ein bisschen vor zu schützen. Passiert aber speziell bei Live-Performances oder Auftritten immer mal wieder. Das ist okay. Steh ich rum. Geh nicht mal zwei Schritt raus aus mir. Egal. Schimpfung, Aggression. Hier lieg ich rum, steh ich rum, geh nicht mal ein, zwei Schritte raus, ist mir sage keinen Ton. Wenigstens kein Misserfolg. Soll ich tun? Hier lieg ich rum, steh ich rum, geh nicht mal ein, zwei Schritte raus, ist mir. Selbstgespräche, Gespräche mit mir, wie langweilig. Keine Tabletten im Haus, keine Tabletten im Haus, keine Tabletten im Haus. Keine Tabletten im Haus, keine Tabletten im Haus. Keine Tabletten im Haus. Mit Stroh bin ich nicht probiert. Sollte uns sicher sein. Sollte uns sicher sein. Sollte uns sicher sein. Sollte uns sicher sein. So Platten, also wir hatten schon mal über Einflüsse gesprochen von SBK oder Sachen, ja, von den Neubauten nach Leipzig gekommen. Hast du die auf Kassette, habt ihr die auf Kassette getauscht? Im Radio kam sowas ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so häufig. Ja, also es ging natürlich viel über Kassetten irgendwie, gab es halt so einen Circle. Jeder hatte irgendwie immer mal was Neues, dann ist man halt zu seinem Kumpel gefahren, hatte sein Überspielkabel mit und hat sich die neuen Songs da geholt. Direkt plattenmäßig gab es sicher auch einiges. Ich weiß noch, ganz am Anfang, auch bei Wutanfall, war irgendwo ein Chinese, der aber nicht aussah wie ein Chinese, aber in den Westen fahren durfte, und den haben wir halt unsere Liste mitgegeben mit Platten, und der hat die dann so mitgebracht. Ne? Ich weiß nicht, ob der irgendwie so einen besonderen Status hatte. Jedenfalls war es so, der hat die Platten alle mitgeschleppt und wurde nicht kontrolliert. Ne? Und ja, das haben wir natürlich genutzt. Der hat natürlich gutes Geld damit gemacht. Wir haben also dann schon pro Platte zwischen 80 und 100, 120 Ostmark abdrücken müssen. Ne? Und, wenn du so im Monat nur 400 Mark verdient hast, dann war das eine ziemlich harte Nummer. Ne? Aber es musste sein. Was waren so die Informationsquellen für so neues Sachen? Habt ihr westliche Fanzines auch konsultiert oder... Ja, auch da gab es immer mal wieder so ein paar, die irgendwie einen Umlauf machten. Ja, und dann aber ganz viel auch Mundpropaganda, wo man hörte, hör dir das und das mal an. Und irgendwo tauchte dann einfach eine Platte auf, die war dann so extrem, und das war in dem Fall irgendwie die Information Overload Unit, dass der die hatte, für den war das irgendwie ein absoluter Fehlkauf, und der wollte die loswerden und war froh, dass er einen wie mich gefunden hatte, und für mich war es ja das absolute Juwel sozusagen. Ne? Also es war auch viel Glück und viel Zufall mit dabei, ne? Um Informationen über diese Szene oder über diese Art von Musik zu bekommen. Mhm. Ja, Pft hat ja versucht, vielleicht ein bisschen sich so einer Verwertung zu verweigern, was damals auch viele Künstler versucht haben, eigentlich mit so einer Hinwendung zu Performances und Prozessen anstelle von verwertbaren künstlerischen Produkten. Mhm. Und teilweise wurden die dann aber vom Kunstmarkt doch vielleicht auch eingeholt und vielleicht war es für sie dann auch gar nicht so schlecht. Also verweigert man sich richtig? Ja, wir sind halt wirklich immer ohne jeglichen Anspruch dahin gegangen und haben eigentlich das auch nicht für die Leute, auch nicht unbedingt für den Künstler getan, sondern in erster Linie eigentlich immer für uns, um einfach Spaß zu haben, die Leute zu schocken und zu irritieren. Das war unser Ding. Das war unsere Position und mehr nicht. Ja. Also es war auch ganz klar, dass wenn man gemerkt hat, der oder die Künstler fangen dann an, da in die Richtung uns da irgendwas hinein zu interpretieren oder dergleichen, dann haben wir komplett abgeblockt und gesagt, wir wollen mit Kunst an sich so nichts zu tun haben. Hm. Ja, und das hat sich natürlich bis zum Ende durchgezogen. Auch in die Richtung jetzt Aufnahmen oder Platten zu machen, das war für uns nicht relevant. Meinung. Der aufmerksame Zuhörer ist orientiert und die Leute gehen nach dem Schrottplatz. Das also wäre das Programm. So, eure Meinung. Das war die Junge. War gut, war echt gut. Ganz toll. Spitze. Das war ein toller Koch. Das ist ein Wie hat deine Wandlung dann, haben die Staatsorgane, wo du ja mit Wutanfall so ein bisschen in deren Fokus standest, da auf deine Wandlung reagiert? Also, konnten die das verstehen, was du da jetzt machst? Nee, das hatte bei denen auf jeden Fall so den Eindruck hinterlassen, jetzt ist er völlig durchgedreht. Jetzt ist er wirklich verrückt geworden. Ja, was dann zur Folge hatte, dass es von seitens der Organe und der Staatssicherheit und so weiter eher psychischen Druck gab. Also es gab jetzt in der Zeit weniger, sagen wir mal, körperliche Misshandlungen, sondern eher psychischer Natur. Also ich wurde halt entlassen aus verschiedenen Betrieben oder mir wurde das Geld so weit gekürzt, dass es einfach überhaupt keinen Sinn mehr machte, da zu arbeiten. Ich hatte dann eine Art Arbeitsverbot und ja, man hat halt letztendlich die Taktik gefahren, mich da damit mehr oder weniger mürbe zu machen. Ja, dazu kam, dass ich den Ausreiseantrag seit 84 laufen hatte und man hat sich dann gedacht, man macht ein Exempel aus dieser ganzen Geschichte, indem man mich dann letztendlich hat 5 Jahre warten lassen, bis ich ausreisen konnte. Hast du irgendwann dran gedacht, alles hinzuschmeißen dann? Also, weil das, also wie weit ist das gegangen irgendwie für dich? Ja, natürlich hat man das überlegt oder sich da Gedanken gemacht, aber es war, letztendlich war ich da in einer Situation, wo es kein Vor- oder Zurück mehr gab. Also was sollte ich noch hinschmeißen? Es gab gar nichts mehr, ja, letztendlich. Und von daher habe ich einfach versucht, was zu machen, was mir gut tut. Und letztendlich hat dann eben genau dieses Projekt oder diese Formation oder Band genau das erfüllt. Ja, also ich konnte meinen Frust, meinen ganzen Wahnsinn und alles, was mir nicht gut tut, konnte ich damit kompensieren, indem ich halt ein großer Freund von Metall geworden bin. Ja. Was für eine Entwicklung hat dann die Gruppe genommen? Wo standet ihr im Jahr 89 oder so? Hat das immer so ein Auf und Ab gegeben? Das ist ja vielleicht bei so Projekten dann vielleicht oft der Fall. Es hat natürlich immer verschiedene Entwicklungen irgendwie nehmen müssen. Da als erstes Zappa ausgereist ist, dann gleich danach Hans Schulze. Und das hatte natürlich zur Konsequenz, dass ich dann erstmal allein wieder da stand. Ja. Ich habe mich dann aber mit ein, zwei anderen Leuten zusammengetan und wir haben letztendlich doch jede Gelegenheit, die sich uns bot, aufzutreten, dort zu spielen, genutzt haben. Ja, das ging also bis dahin, dass halt zum Beispiel ein Freund von mir, der ist damals Straßenbahn gefahren und hat uns in den Disco-Räumen dieser Straßenbahnfahrer auftreten lassen. Und das war schon von daher toll, weil die überhaupt nicht wussten, was auf sie zukommt. Wie haben Sie reagiert? Paranoid, wie ganz oft in solchen Sachen. Man hat den Strom abgestellt, aber das nützte ja bei mir nichts. Ich hatte ja mein Metall, ich hatte meine Rohre und alles, was ich so an Equipment immer dabei hatte. Also leiser wurde es dadurch nicht. Ja, für viele Musiker und Künstler war 89 dann so ein Punkt, wo es dann irgendwie danach nicht mehr so richtig weiterging. Wie ist es für Pft weitergegangen dann nach 89? Ja, eigentlich anschließend sozusagen an Mitte der 80er oder im letzten Drittel der 80er Jahre, wo Schulze und Zappa ausgereist sind, hatten wir uns dann gegen 91 wieder zusammengerauft und da auch eine Session gemacht im Schokoladen vorher mit einer Ausstellung von Hans Schulze über ein gesamtes Mietshaus. Also man hat sich wieder gefunden, um was zu machen, aber ohne eine feste Struktur zu haben. Also letztendlich ist es aber dann so, dass ich sagen kann, dieses Projekt ist letztendlich auch über die Jahre hin nie vorbei gewesen. Es war immer existent. Es gab natürlich größere Lücken, aber es ist nicht so, dass wir uns irgendwann getrennt hätten oder so. Wir haben dann den Kontakt wieder aufgenommen und dann haben wir da weitergemacht. Yeah. du hast auch noch ein paar neuere Aufnahmen für uns rausgesucht, die wir dann hören. Kannst du da was generell noch zu sagen, wie die zustande gekommen sind, jetzt ja in der eher unmittelbaren Gegenwart und was das für Stücke sind? Ja, es ist so, das sind Aufnahmen von 2018, 19 und auch noch ein Stück, glaube ich, auch von diesem Jahr. Ja, es ist so, viel gibt es dazu eigentlich jetzt nicht zu erzählen. Es ist nach wie vor immer eine Improvisation. Es sind keine Tracks oder Songs im herkömmlichen Sinne, sondern es ist jedes Mal für sich ein geschlossenes eigenes Projekt. Und die habe ich halt benannt. Das eine nennt sich eben Schindluder, das andere Schlachtschussapparat, was damals der Name im Osten für ein Bolzenschussgerät war. Dann Sachen wie Elsterglanz und Klumpen und WBS Arbeiterschließfach. Das war, glaube ich, damals WBS 70, nannte sich so eine Neubaugruppe oder so im Osten und im Slang sozusagen sagte man dazu Arbeiterschließfach. Damit spiele ich einfach nur rum. Ich habe jetzt da jetzt keine tieferen Geschichten reininterpretiert oder irgendwas. Es ist dann einfach nur entstanden. Wir haben das halt mitgeschnitten im Proberaum und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Sind es in der Gegenwart immer noch so wechselnde Zusammensetzungen von Musikern oder hat sich das jetzt doch ein bisschen stabilisiert in eurem Proberaum? Ja, es hat sich dahin stabilisiert, dass ich das alleine nur mit Dallas mache. Das ist auch ein Aktivist aus alten Tagen, der ist damals immer schon eingesprungen mit Gitarre mal, wenn es sich da gab. Und wir haben uns jetzt nach 30 Jahren wieder getroffen und gefunden und das hat gepasst alles und jetzt führen wir sozusagen das Projekt weiter und das erstmal zu zweit. Thank you. bleibt wachsam und wütend. Thank you. sind Auftritte oder Veröffentlichungen vielleicht auch von Pft irgendwie absehbar oder? Ja, es ist ja so, dass wir überraschenderweise im letzten Jahr zweimal gespielt haben. Einmal auf dem Heldenstadt Anlass Festival und dann auf dem Ostart Festival hier in Berlin. Und wir wollen mal gucken, als nächstes vielleicht mal ein paar Sachen aufzunehmen. Also entweder eine EP zu machen, ne, oder eine Platte, mal gucken. Ja, da müssen wir aber erst sehen, wie wir das finanziell hinkriegen. Und mal schauen, wo es uns hintreibt. Wenn sich irgendwas anbietet bezüglich einer Live-Geschichte, ja, denke ich mal, sind wir gerne bereit, irgendwie da was zu machen. Ja, du hast auch noch ein paar Stücke Musik oder vielleicht manchmal ist es auch Anti-Musik rausgesucht. Kannst du was dazu sagen? Als erstes vielleicht ein Stück von Krim, ein recht älterer, länger aktiver japanischer Musiker. Ja. Mit dem Stück Veno Moon. Ja. Ja, das ist also der Jun Konagaya, mit dem stehe ich halt in persönlichem Kontakt. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen. Ich habe ihn auch live gesehen, hier mit Grimm. Und das ist, es ist extrem faszinierend, weil die arbeiten mit recht vielen so Tribal-Geschichten verbunden mit diesem Noise. Und ich tausche mich extrem viel aus mit ihm und weil dieser Part von mir an den Metallelementen haben die bei sich auch. Das ist dann dieser Masikayu Masaki, der auch als Linecraft bekannt ist. Er macht bei Grimm sozusagen die Metallteile, ne, was ich eben auch mache. Und von diesen Parallelen aus und dann wieder anderen Richtungen macht es einfach Spaß, da mit ihnen drüber zu diskutieren und neue Wege zu finden, neue Ideen zu haben. Und also mich hat diese Band an sich schon seit langem fasziniert und es gab ja jetzt so in den 2000er Jahren wieder eine Reunion, die haben sich also da wieder zusammengetan, auch in verschiedenen Formationen und ich kann nur jeden raten, wenn er mal die Gelegenheit haben sollte, Grimm live zu sehen, sollte man das machen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, also auch über diesen persönlichen Kontakte, die man heute eben so kriegen kann und so, ist es natürlich klasse, auch letztendlich mehr über die Arbeit, über die Strukturen der Projekte von anderen Künstlern zu erfahren. Und möglicherweise ergibt es sich vielleicht auch für uns, mit denen in Japan mal auf Tour zu gehen. Hm. Also das ist sozusagen angedacht. Hm. Ist ja auch wirklich einfacher geworden. Also irgendwie ist ein faszinierender Gedanke, dass damals, also die erste Band von ihm, nämlich White Hospital, die ist auch so 83 rum entstanden. Und faszinierend, dass so auf so weltweit verstreuten Orten, eben in Japan oder in Australien oder in der DDR eben solche Art von Musik entstanden ist. Nur damals war eben der Austausch oder auf Tour gehen wahrscheinlich sehr viel schwieriger oder unmöglich. Hm. Und ja, also das wäre damals einfach wirklich nicht möglich gewesen. Also es hat ja, also wenn wäre dann eh nur mit Briefen oder Telefonaten und das wurde beides bei mir ja abgehört und kontrolliert. Ja. Also damals wahrscheinlich auch keine Informationen über die Aktivitäten von Pft an westliche Fanzines gelangt unbedingt, oder? Nee, aber Fans sehen sie aber nicht, aber der, also was relativ große Resonanz auch im Westen hatte, das war Coswig Intermedia. Da waren also einige an Journalisten auch da, vom Radio, von Zeitungen und so weiter, die dann Artikel geschrieben haben. Thank you. Ja, jetzt vielleicht weiter im Text ein Stück von Isomer. Ein Künstler hattest du rausgesucht, Sons of Our Father. Ja. Auch ein Bekannter, mit dem ich absolut ab und zu Kontakt habe. Ja, höre ich auch schon sehr lange. Ist aber live ganz schwierig zu sehen. Der ist extrem selten in Europa. Und ich finde seine Records und so einfach toll. Ja, also die Strukturen der Songs und die Intensität letztendlich. Hm. Ja, ist ein australischer Musiker und das erklärt vielleicht auch, wieso man dadurch vielleicht auch nicht so leicht auf Tour gehen kann. Das Richtig. Stück ist von der CD Zero Lounge. Noch eine Sache, die du da mir geschickt hattest und die du anhörst, Kehill, das ist ein Projekt aus Deutschland, When Comes Such Another. Ja, ist Power Electronics, wenn man es jetzt so einstufen möchte, für mich einfach auch eine spannende Sache und ja, die hatten ja mit Genocide Organ irgendwie zu tun und gibt es auch schon eine ganze Weile. Ja, mehr kann ich, also ist einer meiner Songs, die ich bei meiner Hosentaschenmusik immer irgendwie dabei habe. Das sind so Sachen, die ich halt gerne höre, was sich natürlich auch immer mal wechselt. Aber ich habe die ja einfach jetzt so ein paar Sachen rausgesucht, um da einfach so einen jetzigen Snapshot zu haben. Ja. Thank you. noch eine Künstlerin, die du aus dem Bereich mir zugeschickt hast, war die Gruppe oder das Projekt Phantasm Nocturnes and Bright War Black. Ein Stück von, also was zusammen, eine Kollaboration, glaube ich, entstanden ist. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich doch diese Betty Koster, das sagt mir was, mit der habe ich irgendwie mich auch mal kurz kontaktet, wir haben uns aber jetzt dann irgendwie aus den Augen verloren, das sind immer auch keine so längeren Projekte, die gehen vielleicht ein halbes Jahr und dann kommt sowas Neues in die Richtung, ja, auch wie man hier schreibt, Horror-Soundtracks, eben sowas in der Richtung. Ja. Sie hat oft so etwas blutige Themen in ihren Veröffentlichungen mit drin. Das ist aus dem Jahr 2017 von der Veröffentlichung She Who Was Before the Gods. Ja. Genau, ja. Noch ein Projekt, was du hattest, Prurient, das Stück Pipes and Water. Ja, auch, auch ein Typ, den ich sehr mag, der konsequent seit langen Jahren seinen Stiefel durchzieht. Ist, glaube ich, ganz allein, wenn ich da nicht falsch gehe, habe ihn leider so noch nie sehen dürfen, aber für mich schöne, dichte, interessante Waltz, ja, auf von Tönen, von Noise und von Emotionen auch. Hm. Mind be troubled. Dann haben wir noch die Gruppe Utøya, die nicht aus Norwegen kommen, sondern aus Italien, die mit dem Stück Post-Classroot Smashing Orgasm Chill. Ja. Kann ich dir jetzt gar nicht viel zu sagen. Es ist auch deshalb geschuldet, weil doch immer eine ganz große Menge bei mir reinkommt, wöchentlich. Ich fand das einfach nur interessant. Weshalb kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. Für mich muss es halt in dem Longplayer oder in dem Song immer irgendeinen Kick geben. Und das ist bei mir nach wie vor immer noch das Bauchgefühl. Ja, und wo ich merke, das hier ist einfach genial oder noch viel besser als anderes. Hm. Ja, und es ist erstaunlich, wie viel von solcher Art Musik auch in Italien entsteht und eben auch viel in den nordischen Ländern. Ja, also dass da, wo man das erstmal nicht so vermuten würde, wo so viel Input herkommt. Hm. Ja, also von Japan, das ist, denke ich mal, soweit bekannt. Ja, das sind ja, die leben ja schon seit Jahrzehnten mit Noise und zelebrieren das auch. Aber jetzt so mit Italien direkt, das hat mich dann doch schon eben auch positiv überrascht. Hm. Ja, das Stück oder die Gruppe Utøya, das ist von der Kassette Praying Upon Your Youth aus dem Jahr 2017, kann ich noch hinzufügen. Also war das Programm. Der aufmerksame Zuhörer ist orientiert und wir können von vorn beginnen. Das also war das Programm. Der aufmerksame Zuhörer ist orientiert und wir können von vorn beginnen. Das also war das Programm. Der aufmerksame Zuhörer ist orientiert und wir können von vorn beginnen. Das also war das Programm. Der aufmerksame Zuhörer ist orientiert und wir können von vorn beginnen. Das also war das Programm. Der aufmerksame Zuhörer ist orientiert und wir können von vorn beginnen.